Alles ist so schön in des Vaters Haus, meines Vaters Haus, ja in seinem Haus. Alles ist so schön in des Vaters Haus, da ist Freud, Freud, Freud. Jesus ist der Weg zu des Vaters Haus, meines Vaters Haus, ja zu seinem Haus. Jesus ist der Weg zu des Vaters Haus, da ist Freud, Freud, Freud. Komm und geh mit mir zu des Vaters Haus, meines Vaters Haus, ja in seinem Haus. Komm und geh mit mir zu des Vaters Haus, da ist Freud, Freud, Freud. Werd ich dich dort sehen in des Vaters Haus, meines Vaters Haus, ja in seinem Haus. Werd ich dich dort sehen in des Vaters Haus, da ist Freud, Freud, Freud.